Am 28.12.2007 stellt Dr. Thein eine erneute Nachfrage. Hallo Herr Brehl, im Verfassungsschutzbericht 1986 wird davon gesprochen, dass Adolf Hitler bis 1982 unbestrittenes Leitbild aller Neonazis war, dies aber in der Folgezeit durch den zunehmenden Einfluss nationalrevolutionärer Neonazis in einen antihitleristischen Kurs gemündet sei. Nach meinen Recherchen kann ich dieser Aussage nicht zustimmen, da Kühne noch 1982 einen Aufsatz mit dem Titel Adolf Hitler ist und bleibt ein Vorbild. Können Sie mir eine persönliche Einschätzung diesbezüglich geben? Was Ihre Frage betrifft, so bleibt zunächst mal anzumerken, dass, um es vorsichtig auszudrücken, auf den VS-Bericht nur bedingt Verlass ist. Er ist eher ein politisches Instrument als objektive Informationsquelle. Und es gab schon eine Menge faktischer Fehler dort zu lesen, die kaum dem Zufall zu verdanken sein werden. Schon der 85er Verfassungsschutzbericht deutete einen zunehmenden Einfluss der Anti-Hitleristen an. Im 87er rudert man schon wieder zurück und schreibt nur noch einen abgeschwächten Nebensatz zu diesem Thema. Tatsache ist, dass sich die einflussreichsten Gruppen des damaligen Widerstandes stets zu Adolf Hitler bekannt haben. Das betrifft sogar die Zeit nach der Spaltung, wo beide zunächst quasi gleich starke Fraktionen trotz aller Grabenkämpfe niemals Adolf Hitler als Initiator und Ideengeber der nationalsozialistischen Bewegung in Frage stellten. Der einzige überhaupt ernstzunehmende Versuch der Abkehr vom Hitlerismus ging von der Gruppe um Hepp aus, deren völliges Scheitern aber auch schon wieder den Schlusspunkt unter dieser Entwicklung setzte. Kexel zu 12 Jahren Haft verurteilt, beging Selbstmord, Hepp, weltweit gejagt, gelang es mit Hilfe der Stasi unterzutauchen, die Gruppe selbst, die ja auch nie mehr als vielleicht 15 Personen umfasste, komplett aufgeflogen, ihre Mitglieder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Natürlich gab es noch diverse Zirkel, wie die Münchner Gruppe um Josi Heckmeier. Die sah man aber nicht auf der Straße. Und im Verfassungsschutz werden sie dadurch aufgefallen sein, dass sie hochtrabende Positionspapiere ausgearbeitet und verbreitet haben. Oder alle Anhänger von Strasser, besonders jene von Otto, die seine Thesen mit beeindruckendem finanziellen Aufwand sogar über ein Zeitungsprojekt an den Kiosken verbreiten wollten. Es hat nur niemanden interessiert. Von politischer Bedeutung war das alles nie, weder für die Szene noch für die Öffentlichkeit, die ja eine Abkehr von Adolf Hitler durch die medial stets präsenten Neonazis auch irgendwie registriert hätte. Mir sieht das also alles ein bisschen danach aus, als ob der Verfassungsschutz hier sagen will, seht her, wir wissen viel mehr als alle anderen, die Nazis wenden sich von Adolf Hitler ab. Also bei objektiver Betrachtung muss man ganz einfach feststellen, dass 90% der FAP-Mitglieder hitlertreu waren und außer der FAP lediglich das Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers, KAH, von Bedeutung war, das ich ja nicht aus Abneigung zu Hitler so genannt hatte. Zur Entwicklung von der absolut Hitlertreuen hin zu mehr und mehr nationalrevolutionären Bewegung fallen mir im Rückblick zwei wesentliche Punkte ein, die ich kurz erläutern möchte. Erstens der historische Bezug. Als wir politisch anfingen zu arbeiten, gab es als historische Vorbilder ausschließlich Leute, die aus der Erlebnis- und Frontgeneration stammend ihr gesamtes Weltbild am gelebten Nationalsozialismus hitlerischer Prägung ausrichteten. Die meisten waren ehemalige Frontsoldaten wie Rudel, Rehmer, Degrell, Ries, Dahl und wie sie alle hießen, für die allesamt Adolf Hitler der politische und historische Bezugspunkt ihres Lebens und ihrer weltanschaulichen Arbeit überhaupt war. Eine Kritik an der Person des Führers war in Gegenwart dieser Leute undenkbar, aber von uns auch gar nicht angedacht. Der Nationalsozialismus, Adolf Hitler und Drittes Reich bildeten in unserer Vorstellung eine untrennbare Einheit und damit auch den Bezugspunkt für eine politische Revision der Geschichte und die Rückkehr zu einem Deutschland, wie es von 1933 bis 1945 existiert hatte. Die Frage der Umsetzbarkeit unserer Ideen stellte sich erst allmählich ein, zumindest was mich persönlich betrifft. Ich weiß, dass aber auch eine Menge anderer Kameraden, die sich zum Teil erst nach Jahren des politischen Kampfes die Frage stellten, ist das, was wir wollen, auch unter den günstigsten weltpolitischen Umständen überhaupt möglich? Konkret kann an die Geschichte des Jahres 1945 angeknüpft werden, so als habe es die Zeit zwischen damals und heute gar nicht gegeben. Sehr bald, nachdem die Frage erstmal gestellt war, gelangte ich zu der Ansicht, dass der historische Nationalsozialismus untrennbar mit der Person Adolf Hitlers verbunden war und folglich ohne Adolf Hitler eine Fortsetzung des Dritten Reiches ohnehin nicht möglich sei, völlig ungeachtet der Macht- und außenpolitischen Umstände, die eine Neuauflage des Dritten Reiches sowieso unmöglich gemacht hätten. So rückte bald die Frage in den Vordergrund, was denn an der Idee eines nationalen Sozialismus und der einer Volksgemeinschaft per se so faszinierend war, dass es den erneuten Versuch einer realpolitischen Umsetzung dieser Vorstellungen lohnenswert erscheinen lassen würde, auch gegen alle bereits vorhandenen und alle noch zu erwartenden Widerstände. Durch Kühnen waren die Namen Röhm und Gregor Strasser in die Debatte geworfen worden, und bei näherer Beschäftigung mit den Ideen dieser Personen trat immer deutlicher zutage, dass es auch während des Dritten Reiches unter den Anhängern Adolf Hitlers und sogar unter den Entscheidungsträgern von Staat und Partei erhebliche Unterschiede in der Beurteilung der zu wünschenden Entwicklung des ersten nationalsozialistischen Volksstaates gegeben hatte. Besonders faszinierend fand ich in diesem Zusammenhang auch die letzten Aufzeichnungen von Alfred Rosenberg, der sich noch im Angesichts des Galgens tiefgreifende Gedanken über die mögliche Entwicklung nach einem gewonnenen Krieg und einem nationalsozialistischen Staat ohne Adolf Hitler gemacht hatte. Während an Rosenberg seine Gedankenwelt faszinierte, er ansonsten als Mensch wenig Begeisterndes oder Mitreisendes an sich hatte, war es im Falle Röhm und Strassers eher ihre Dynamik und revolutionäre Konsequenz, die zu begeistern wusste. Röhm wollte der nationalen Erhebung die zweite, die sozialistische Revolution folgen lassen und alle die Kräfte zu Boden werfen, die dann tatsächlich später, besonders im Kriege, wieder ihr reaktionäres Haupt erhoben. Auch für Kühnen zog sich ein roter Faden vom Wortbruch reaktionärer Verräter im Zusammenhang mit dem Marsch auf die Feldherrnhalle 1923, über den Putsch gegen Röhm 1934 bis hin zu den Vorgängen des 20. Juli 1944, wo wir die Quittung dafür erhielten, dass die alten Eliten der Reichswehr eben nicht konsequent durch ein nationalsozialistisches Volksheer ersetzt worden waren. Wenn es eine Lehre aus dem Niedergang des Dritten Reiches gibt, dann die, dass eine konsequente Revolution die alten Eliten rigoros aus Amt und Stellung entfernen muss, um eine neue Elite aus den eigenen Reihen heranzubilden. Es muss kein Blut fließen, um hier nicht falsch verstanden zu werden. Aber die vormals gesellschaftlich relevanten Gruppen dürfen nie mehr irgendetwas zu melden haben. Die einzelnen politischen und besonders sozialpolitischen Forderungen Röhms und Strassers zu erörtern, sprengt den Rahmen dieser kurzen Antwort auf die sich hier neu ergebenden Fragen. Die Zuwendung zu ihrer Gedankenwelt muss nicht die Abwendung von Adolf Hitler als historischer Gestalt höchsten Ranges bedeuten. Denn jenseits aller Detailüberlegungen steht unumstößlich fest, dass auch Röhm und Strasser erst durch Adolf Hitler zu historischen Persönlichkeiten geworden sind. Ich bin daher auch strikter Gegner des Ausgrabens all der bereits überwundenen Konzepte und Personen der 30er Jahre. Die Sozial- und Nationalrevolutionäre jener Zeit sind an der Dynamik und am Erfolg Adolf Hitlers gescheitert. Und unsere Zeit bringt vollkommen andere Herausforderungen und Notwendigkeiten mit sich, sodass wir nicht auf alte Ideengebäude zurückgreifen können und dürfen, sondern die Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit gefälligst selbst zu geben haben. Der zweite Punkt sind die völlig neuen Herausforderungen. Das bundesdeutsche Strafrecht ist in ganz besonderem Maße darauf ausgerichtet, Bestrebungen ehemals nationalsozialistischer Organisationen zu verhindern. Alle in Bezug zur NSDAP und zum Dritten Reich stehenden Symbole sind verboten, darunter besonders Kennzeichen wie Lieder, Symbole, Grußformen und sogar das Brustbild Adolf Hitlers. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mag es deshalb noch als genialer Trick gegolten haben, statt vom Nationalsozialismus von einem nationalen Sozialismus zu sprechen. Heute aber ist das anders, denn der von jungen Aktivisten geforderte nationale Sozialismus hat in Wirklichkeit immer weniger mit dem historischen Nationalsozialismus zu tun. Die aus der Erlebnisgeneration stammenden Altaktivisten, deren oberstes Ziel tatsächlich die möglichst schnelle Rückkehr zu den Verhältnissen, auch machtpolitischen Verhältnissen, des Dritten Reiches gewesen ist, ist, insofern sie noch lebt, auch innerhalb der Szene heute ohne jede aktuelle politische Bedeutung. Grund für den Paradigmenwechsel ist nicht nur der zeitliche Abstand zu besagter Epoche, sondern schlicht und ergreifend die Tatsache, dass wir mittlerweile vor völlig neuen Voraussetzungen und Erfordernissen stehen. Die Feinde Deutschlands sind heute die Feinde Europas. Die Bedrohungslagen gehen nicht mehr von benachbarten Völkern und Staaten aus, sondern vom US-amerikanischen Imperialismus, von der Überfremdungspolitik der Etablierten und von der weltweiten Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit durch eine vergleichsweise kleine Gruppe monopolkapitalistischer Verbrecher, die notfalls ganze Völker verschrotten, wenn es ihren menschenfeindlichen Zielen dient.